Ja, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zum heutigen Abend in der Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Unser Titel ist heute Improvisation. Und wir haben einen interessanten Gast im Studio, das ist Gunnar Geisse. Hallo Gunnar. Ja, hallo zusammen. Hallo, Gunnar, schönen guten Abend. Hallo. Gunnar ist Musiker. Es ist heute sehr spannend, denke ich, oder es wird spannend. Erstmal begrüße ich meine Mitstreiter hier im Studio. Das ist Jochen Balzer. Jürgen Greiner. Und anmoderiert hat uns jetzt die Margit Volk. Ja, und in der Technik begleitet uns Felix Jakowitz. Ja, Jürgen, du hattest es gar nicht so einfach diesmal. Es war nicht so leicht, den Laufplan zu erstellen, oder? Ja, das hat lange gebraucht. Ich wollte ihn eigentlich schon am Ende letzter Woche fertig haben und das hat sich noch so übers Wochenende hingezogen. Und irgendetwas war mir noch nicht klar gewesen mit der Musikauswahl, auch mit den Stücken von Gunnar ist es mir nicht ganz leicht gefallen, weil das ja auch etwas andere Musikstücke sind, als wir sonst spielen. Und es ist wirklich ein schwieriger Prozess gewesen, es stand auch kein Titel fest für die Sendung, nichts. Und dann kam mir einfach so in dem Moment irgendwann mal, um was geht's eigentlich? Geht's um die Musik? Geht's eigentlich um was geht's eigentlich? Was hat es mit Grundeinkommen zu tun? Das hatten wir zwar besprochen, aber es war irgendwie noch nicht bei mir so klar herausgereift gewesen. Und erst als mir dann der Begriff der Improvisation und dass das das zentrale Element der Sendung sein wird, weil das eigentlich das Wirken und Schaffen von Diagona ist, in dem Augenblick ist mir klar geworden, Moment, wenn das der Titel ist und wir das vermitteln können wollen oder vermitteln wollen, dann ist eigentlich auch Improvisation das Element der Sendung, also loslassen. Raussteigen. Und dann habe ich auch verstanden gehabt, dass das nämlich eigentlich die Verbindung oder auch ein starkes Verbindungselement mit und zum Grundeinkommen dann in der Form darstellt. Und vor solchen Herausforderungen stehen wir dann natürlich auch mit den Themen, die wir für die Zukunft nicht gegenüberstehen, die wir auch nicht kennen. Ja, und das war wirklich ein etwas schwieriger Prozess und ich bin gespannt, wie uns heute das Improvisieren heute hier im Studio, hier das Gemeinsame dann auch gelingt, weil wir sind diesmal weniger klar strukturiert. Genau. Das ist aber spannend, denn wir steigen oder springen einfach in die Zeit und in den Augenblick, in den Impuls des Augenblicks. Und ich denke, so allmählich könnten wir wieder Musik machen oder die erste Musik, der Interpret ist Kilogramm mit dem Titel Redemption. Jetzt haben wir noch gar nicht abgesprochen, wie wir jetzt einsteigen, aber Margit hat gerade mit dem Finger so hin und her gezeigt. Jetzt nehme ich einfach den Ball auf und steige mal einfach ein, so mit so einer Grundthematik. Also Margit hat dich vorher als Musiker vorgestellt. Wenn man im Internet schaut, dann steht da Musiker, Komponist, Interpret und Improvisierer oder Improvisateur, so in die Richtung. Sowas alles, ja. Also ich denke mal, Improvisation ist ein wichtiges Element in deiner Musik. Und ja, vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen und auch so, was dich motiviert in der Thematik, in der Musik schaffen. Warum diese Richtung? Das ist ja keine kommerzielle Form von Musik, die man so üblicherweise im Radio hört. Nee, also warum Improvisation? Ich glaube, ich bin einfach mit Improvisation groß geworden. Also ich komme von der Rockmusik ursprünglich und mir fiel auf dem Hinweg jetzt hier im Studio ein, dass mein Vater immer improvisiert hat. Und zwar tagsüber am Klavier, abends meistens Bach. Und dann weiter mit dem Bach weiter improvisiert hat und so. Meine Brüder im Nebenzimmer, meine zwei älteren Brüder, die Physiker geworden sind, haben nebenher, während sie gebastelt haben, AFN gehört. Also dieser amerikanische Radiosender mit Country and Western Musik. Mein ältester Bruder noch im Nebenzimmer recht viel Free Jazz. Da bin ich in Kontakt gekommen mit der improvisierten freien Musik. Ja. Also Keith Jarrett, so diese freien Sachen und so weiter. Und also mit allen möglichen eigentlich Einflüssen groß geworden. Hat dein Vater auch schon Musik gemacht? Ja, der hat auch Musik gemacht. Wie gesagt, der hat Klavier gespielt und er wollte eigentlich sogar Dirigent werden. Ah ja. Ist dann aber nichts geworden, weil er hatte ein Lebensmittelgeschäft, das wurde im Krieg zerstört und das hat er dann wieder aufgebaut und so weiter. Und dann hat er das, sich dafür entschieden. Aber er hat die Musik geliebt bis zum Schluss und eben auch viel gespielt. Und ich glaube, diese Liebe und die Geschichten über die Musik, die hat er uns vier Brüder, eben weitergegeben. Also auch meine zwei ältesten Brüder, die dann Physiker geworden sind, musizieren nach wie vor auch. Ja. Also vom ältesten Bruder habe ich die ersten Akkorde mitbekommen. Und der zweitälteste hat dann Bach gespielt, auch an der Orgel, die haben so eine dreimannige Orgel dann von Dr. Böhm zusammengebaut und so weiter. Und nebenher auch übrigens mein Gitarrenverstärker, über den ich dann drüber, also so ein umgebautes Radio war das, über dem ich dann drüber spielen durfte. Also deine Brüder sind Physiker oder naturwissenschaftlich, du bist Musiker, aber irgendwie begegnen sich eure Bahnen ja auch, weil deine Musik ja auch eine sehr grobe, sehr technische Komponente drin hat. Ja. Du spielst zwar auch Banjo und Gitarre, wie ich lesen konnte, aber auch so Laptop, dein. Oder? Ja, die besondere Instrument, das du dir eigentlich selbst geschaffen hast, ist die Laptop-Gitarre, die du so nennst, in der du die technischen Finessen zum Erzeugen der Töne mitspielst und auch durchaus dich mit den physikalischen oder den technischen, mit der Technik auseinandergesetzt hast. Spektralanalyse, Nebentöne und so weiter. Ich habe auch eine Zusammenfassung von Spektral, von irgendeinem Dokument. Spektralharmonik oder so habe ich genannt. Ja, Spektralharmonik gefunden gehabt. Naja, das ist natürlich ein langer, langer Werdegang. Also ich spiele ja schon, was ist jetzt, über 30 Jahre professionelle Musik und da gibt es viele, viele Stationen drin. Und auch die Station einer Verletzung, zum Beispiel einer Handverletzung, wo dann also beim Klettern ein Kletterunfall, bei dem ich zwei Finger meiner rechten Hand verloren habe dadurch. Und nichts ist gar nicht für einen Musiker. Ja, das war also, nee, erstmal habe ich gedacht, wahrscheinlich kann ich gar nicht mehr spielen. Also das war schon so. Und aber im Krankenhaus dann sehr schnell gemerkt habe, okay, mich interessiert Musik. Ich habe dann Avopert gehört. Streichquartett und das hat mich interessiert, was der da macht und habe es dann eben mit links notiert, dieses Stück rausgehört und bin dann weiter da fortgegangen auf dem Weg und habe dann letztendlich auch wieder für Gitarre komponiert, obwohl ich gar nicht spielen konnte. Und dann war es an irgendeinem Punkt so, dass meine Finger wieder mitgemacht haben. Ich habe mir dann so einen Daumenpick gekauft und so weiter und dann wollte ich auch hören, was ich da komponiert habe und bin dann doch wieder bei der Gitarre gelandet. Zwischendurch bin ich immer, da ich sehr viele OPs hatte, in die Berge gegangen, also auch das ist weitergelaufen, aber ich bin bei der Musik geblieben und durch diese lange Zeit eigentlich aber der Pause und des Besinnens, was ich eigentlich will oder so, bin ich eben auch sehr stark in ja, was ich vorher schon, vor dem Unfall schon praktiziert habe, also die neue Musik, die sogenannte neue Musik mit großem N, also die zeitgenössische Klassik, das hat mich sehr interessiert, was die Komponisten da tun. Und damit habe ich mich eben im Krankenhaus sehr beschäftigt und auch in der Zeit dazwischen. Und ja, das hat mich irgendwie angezogen. Und dann, bin ich auf dem Weg eben weiter. Also diese Unterbrechung mit der Verletzung hat mich dann irgendwie auch zu dem, auf diesen Weg dann gebracht, diesen Weg weiterzugehen. Und ja, dann bin ich sehr stark in die Orchestermusik eingestiegen, also im Orchester lange gespielt, ja, 20 Jahre ungefähr. Also natürlich als, nicht als fester, weil es für E-Gitarre gibt es ja keine feste Stelle, außer damals eine, in den 80er Jahren, eine in Berlin am Theater des Westens, aber ansonsten in Deutschland gab es das nicht. Also habe ich sozusagen als fester Freier in den Symphonieorchestern gespielt oder am Gärtnerplatz Theater, im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, beim SWR und so weiter. Und habe da diese, und das war sehr schön, diese neue Musik kennengelernt, also in all seinen Schattierungen. Ja. Ach, das waren dann auch Stücke der neuen Musik? Ja, ja. Also vielleicht müsste man für die Zuhörer mal sagen, welche Interpreten es da noch gibt. Also das begann ja, glaube ich, mit Arnold Schönberg, mit der Zwölftonmusik. Genau, so der, als Urvater der Moderne, wenn man so genau will. Zweite Wiener Schule, Schönberg, genau. Berg und Webern. Genau. Und später kam dann Karl-Heinz Stockhausen. Ja, so ist es. Und auch eben, das kommen wir auch jetzt auf die Spektralisten zu sprechen, weil es gab auch einen Messiaen, einen Olivier Messiaen, den ich auch sehr verehre oder die Musik sehr gerne mag. Und der hatte eine Gruppe von Leuten unterrichtet, die sich zusammengetan haben. Danach also fast alles Schüler von ihm und eine Gruppe gegründeten, die sogenannten, wir nennen sie die Spektralisten in Frankreich. Es war also Gérard Griset, Hugues Dufour, das war derjenige, der eben bei Messiaen nicht Unterricht hatte. Der war ein Philosoph oder ist ein Philosoph. Und so weiter. Also Tristan Murray und so. Und was die gemacht haben, ist eigentlich, dass die, das war eben ein so ein Zweig, dass die sich angeschaut haben, was passiert eigentlich so mikroskopisch, wenn man einen Ton spielt oder wenn ein Ton vom Klavier gespielt wird im Vergleich zu einem Ton von einer Klarinette. Wieso klingt ein Ton auf einer Klarinette anders als der auf dem Klavier? Also die haben sich die verschiedenen Frequenzen eines Tones angeschaut gehabt. Das ist die Spektralanalyse. Genau, die haben also musikalischen Ton genommen, der was anderes ist wie jetzt eine reine Sinusschwingung, genau. Ja, sondern der wird eben, den kann man zerlegen in Sinusschwingungen, Fourier-Transformationen oder Analyse erstmal. Und dann haben sie sich angeguckt, okay, der musikalische Ton besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Teiltönen mit verschiedenen Gewichtungen. Also der Teilton ist lauter als der und so weiter. Und genau, und dann gibt es noch bestimmte sogenannte Formantbereiche, die das Charakteristikum eines Instruments eben ausmachen. Und diese ganzen, also es sind ja sehr wissenschaftliche Phänomene, die da untersucht wurden, aber mit denen wurde halt wieder komponiert. Also mit diesen Erkenntnissen, die da gewonnen wurden, wurde wieder komponiert. Und ich suchte zu dem Zeitpunkt, was hat das mit mir zu tun? Ich suchte zu dem Zeitpunkt, also auch durch diese Krankenhaus, glaube ich, Geschichte, irgendwie einen Grund, auf dem ich wieder aufbauen konnte, weil mir der bis dato dann irgendwie entrissen wurde, glaube ich. So kann ich es mal so sagen. Also, beziehungsweise es war mir auch irgendwie langweilig. Ja. Ich wollte irgendwie nicht mehr. Warst du mehr vorher so mehr so ein Rockmusiker? Nee, da nicht mehr. Nee. Also das habe ich, die Zeit war schon vorbei. Also ich habe dann sehr viel Musicals gespielt, auch auf Tour, vor allen Dingen in eigentlich ganz Europa rumgetourt mit Orchestern. Und ja, aber auch Studiomusiker, damals gab es noch Studios für Film und Radio mehr und so. In Jazzrichtung zum Teil. Das auch, ja. Also meine Ja, vielleicht hören wir mal ein Stück von dir, Gunnar. Okay, nur dann zwischendurch mal. Ja, okay. Um so ein bisschen reinzuschmecken. Ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, also genau. Bleiben Sie einfach dran, halten Sie es aus. Es ist, genau. Also nur 2 Minuten. Die Interpreten sind Gunnar Geisse, Patrick Szymanski und Udo Schindler. Ach ja, okay. Und der Titel ist It's Beautiful. Und das Ganze ist von dem Album Alternative Facts, Life is Complex. Kann man wohl sagen. Thank you. Ja, das war spannend, finde ich. Der Abschluss vor allen Dingen auch. Meinst du mit dem Jingle? Mit also dem Jingle, ja. Mit das der sind ja, also, nicht so schlecht. Das war nicht Teil deiner Musik, glaube ich. Nein, das war es nicht. Nee. Nein, aber im ersten Moment klingt es ja erstmal wie viele Geräusche, gar nicht wie Musik. Jetzt so, wenn ich mit dem laienhaften Ohr jetzt so hinhöre. Und es fehlt einem so das Typische, was man kennt, eigentlich Rhythmus und Melodie. Naja, hinten raus haben wir es ja so ein bisschen probiert, ne? Es ist nicht so ganz gelungen. Nee. Aber es sind ja drei Musiker, die da zusammenspielen. Und ja, es ist irgendwie, es ist was anderes. Ja, es ist improvisierte Musik. Also diese Band, genau, es sind drei Musiker. Auch ganz interessant. Also ich habe es so genannt, der Architekt, der Regisseur und der Hausmeister, weil wir haben irgendwie alle Neben- oder Hauptberufe, keine Ahnung. Also auf jeden Fall der Schlagzeuger, der da spielt, ist Regisseur auch, zu einem großen Teil, der die Holzblasinstrumente spielt, Blechblasinstrumente auch, also der ist, die Blasinstrumente, das ist Udo Schindler, der ist Architekt eben in seinem anderen Beruf. Und ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Nebenjob als Hausmeister. Deswegen habe ich das so genannt. Nette Beschreibung. Ja. Wobei ich so merke, also ich brauche natürlich eine Zeit, um mich da reinzufinden. Ne? Ja. Und ich war auch jetzt, wo das Stück kam, ein bisschen am Anfang ein bisschen besorgt, ist es vielleicht zu kurz, dass unseren Hörerinnen und Hörern das nur noch als Geräusch vorkommt, weil dann irgendwann merkt man, da sind Beziehungen. Also zwischen dem, was die Beteiligten da machen, ja, besteht Verbindung. Ja, genau. Ja. Und dann wird es, finde ich, spannend. Also dann, weil dann irgendwie merkt man, also das Starke, finde ich, bei so einer improvisierten Musik ist diese völlige Offenheit in den nächsten Moment hin. In den Moment, ja. Es läuft über Kommunikation. Ja. Es funktioniert nur über Kommunikation auch. Also. Aber ihr unterhaltet euch nicht. Ja, doch. Wenn man so will, kann man das schon, kann nicht, man schon also sagen. Also redet nicht miteinander. Nein. Musikalische Kommunikation, ja. Du sagst etwas mit dem Instrument und der andere gibt dir eine Antwort darauf. Die vielleicht, aber irgendwo ja. Ja, oder auch Nicht-Antwort ist ja auch eine Antwort. Genau, also es gibt ja viele, viele Techniken da natürlich, wie, das, wie dann so eine Kommunikation oder nicht stattfindet. Ja. Also der klingt sich da ein entweder oder er bleibt bei sich oder er spielt etwas, ich sag jetzt mal subkutan, also unterhalb irgendwie des Levels, der momentan gerade vorherrscht und während, wenn die anderen aufhören, kommt das plötzlich zum Vorschein. Also wieder so eine, eigentlich wie eine Malerei, ja, wo man verschiedene Untergründe und Vordergründe hat und wie so ein Weg durch irgendwie so ein Bild, was man sich anschaut vielleicht. Mhm. Irgendwie ist es ja auch ein ganz starkes Lauschen aufeinander, oder? Genau, auf jeden Fall. Also was der Augenblick gebären will. Ja, ein Lauschen auf den anderen und auch das eigentlich in sich hinein. Also was passiert da? Was Resonanz. Geschieht da? Genau. Was kommt mir dazu in Sinn an meinen Tönen oder an meinen Instrumenten, die sich dazu zufügen, die in Mitklang oder in Antwort oder sonst irgendwas dann gehen? Das gibt es ja auch dann sehr viel Unterschiede wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, also das genau, das, die Bandbreite ist schier endlos eigentlich. Und oftmals, es gibt ja Sachen, die man während dem Spielen, ja, weil man es einfach so oft macht, kennt. Ja. Es gibt einfach so auch einen Katalog von Sprachen, sage ich jetzt mal, oder von Sprachelementen, von Syntax, ja, die dann irgendwie neue semantische Zusammenhänge schafft. Ja. Sind es dann aber deine Sprachsyntax oder deine Sprache, so wie ich ja auch mit meinen Worten spreche und Margit oder Jochen mit eine andere Wortwahl wählen, so vergleichbar? Oder ist es dann ein genau, Common Sense dann untereinander? Sowohl als auch, glaube ich. Also man hat als Spieler und das war letztendlich auch, warum ich was anderes machen wollte. Man hat sein Toolkit sozusagen und man greift in die Kiste und nimmt was raus und setzt es neu in Beziehung zu dem, was ist. Aber ich wollte eben auch nicht nur immer diese Klänge der Gitarre haben, sondern ich wollte einfach mein Toolkit sozusagen erweitern. Deswegen, glaube ich, habe ich mich ganz stark um Komposition bemüht und auch um andere Klänge. Einfach um andere Klänge eben zu benutzen, um die Welt der Klänge einfach zu haben. Einfach, weißt du, wie ein Baukasten oder wie ein, einfach, und wo ich reingreifen kann und nehmen kann, was ich will. Und zum anderen auch ist es aber auch, es gibt einfach verschiedene Techniken, sag ich mal, Kommunikationstechniken, wenn man so will, glaube ich, die sich etabliert haben. Aber es passiert eben, und darauf wollte ich auch eingehen, es passiert eben in der Improvisation auch, passieren Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Also das meiste kann man nicht wirklich vorhersehen, aber man weiß ungefähr. Ja. Aber es gibt dann auch diese Momente, wo das diesen ein bisschen magisch vielleicht oder so, die, wo dann einfach Sachen zusammen entstehen, die was Neues sind oder so, ja. Und die man auch, und das gibt es auch immer wieder, habe ich festgestellt, und das macht mir besonders großen Spaß und regt mich zum Nachdenken an, Passagen, die man nicht versteht. Und das sind vielleicht die spannendsten sogar für mich. Also es gibt da auf der, zum Beispiel auf meiner Solo-CD ein Stück, das ich immer gerne sage, das ist mein Lieblingsstück, ja. Und zwar eigentlich deswegen, weil ich es nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich fasziniert bin von dem, was da passiert. Aber ich habe sozusagen, ich weiß nicht, was es ist. Also ich wusste es auch vorher nicht, aber ich wusste es auch nachher nicht. Mhm. Ich kann das nicht beschreiben. Ich versuche das rauszufinden. Es ist so wie, ich weiß nicht, ich arbeite jetzt, ich habe noch einen anderen kleinen Nebenjob jetzt momentan, nicht mehr lange, aber bis jetzt noch, in einem Museum, als Museumsaufsicht. Und da hängen Bilder von Krützger, so einem Berliner Maler. Und der hat gesagt, ja, solange der Maler weiß, der weiß ja, was da auf dem Bild drauf gemalt ist, weil er hat es ja gemacht, solange er weiß, was er malt. Aber wenn er den Pinsel führen lässt und nicht er selber, sondern wenn er den Pinsel machen lässt, dann weiß er nicht, was er macht. Und so habe ich mich wieder gespiegelt gefühlt, weil das ist so in den besten, und ich glaube, in den besten Augenblicken lasse ich mich einfach führen, ja, und ich weiß gar nicht, was das ist eigentlich, was ich da mache. Und ich mag es aber trotzdem. Ich liebe das sogar dazu sozusagen. Dass sozusagen dann die Musik den Pinsel ergreift, oder die... Genau. Die Musik, die ich, keine Ahnung, das ist wie so ein, das ist eigentlich wie so ein Reiten der Welle, und dann macht da irgendwas und dann kann ich mir noch irgendwie, also natürlich bin ich ausgebildet und gebildet in strukturellen Sachen und formalen Sachen und Harmonie, bla bla bla und was weiß ich. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist eigentlich. Und manchmal rätsel ich immer noch was bei manchen Sachen, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich habe aber eine große, manche Sachen gefallen mir natürlich auch nicht. Das muss man auch einfach so sagen, aber muss ich auch nicht veröffentlichen. Ja, also. Ja. Genau. Gibt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also klar, es wird. Ja. Auch klar, Trial and Error. Und so. Ja, also das ist ja auch Improvisation, das gelingt nicht alles. Ja. Aber ich meine, geht ja uns jedem so. Ja, jeder. Klar. Wir tagtäglich improvisieren wir, ja. Und manches gelingt uns und manches gelingt uns eben nicht so. Wenn es so gelingt jetzt, wenn man zu dritt spielt, ist es dann auch so, dass man sich dann merkt, also dass man dann merkt, wir sind in was Gemeinsamem? Ja, das kann lustig, ja, das stimmt. Das kann jeder fühlen. Das, manchmal unterhält man sich ja auch nach dem Konzert. Meistens nicht so, also jedenfalls nicht über die Musik, aber manchmal und sagt, hey, das war echt jetzt irgendwie klasse. Irgendwie da war irgendwas, keine Ahnung. Ja? Mhm. Und das geht jedem so, das ist also da gibt es Rückmeldungen. Ja. Das spürt man irgendwie dann als Musiker auch, dass es dann so ein gemeinsames Ding gibt. Mhm. Ja, so allmählich machen wir vielleicht nochmal, hören wir wieder rein in ein Stück von dir, Gunnar. Mhm. Diesmal ein Solostück. Ah ja, genau. Ein Solostück, der Titel heißt Römisch 7.1 und das Album ist The Wannsee Recordings. Thank you. Ja. Aha. Musizieren ist ein Prozess. Wir sind auch hier in einem interessanten Prozess heute. Okay, das war also von der Solo-CD ist das jetzt raus. Man meint es erst nicht, weil ja doch so viele Instrumente eigentlich am Start sind da. Mhm. Ja. Resultiert direkt aus dem, was ich am Anfang der Sendung, wo wir drüber sprachen, über den Spektralismus. Letztendlich werden also hier, um es rein nur mal kurz zu erläutern, wieso das überhaupt geht, also es wird das einkommende Signal, das elektrische Signal von der Gitarre, wird auf die spektralen Eigenschaften hin analysiert. Die werden übersetzt in Computerbefehle oder in sogenannte Steuerbefehle, mit denen ich dann wieder virtuelle Instrumente im Rechner steuere. So kann ich also ja irgendwie wirklich ein kleines Orchester oder so damit zum Klingen bringen. Und so von der Ästhetik her dieses Stücks ist es ja so, dass es so ein bisschen so ein Stop-and-Go-Ding ist hier, ne? Also irgendwie die Western-Gitarre, so die Stahlseiten-Gitarre gibt so vor und das Orchester kommt so hinterher, so quasi wie so ein bisschen wie ein Schatten, ja? Was dann so antwortet mit so quasi derselben Tonhöhe, aber nicht wirklich, manchmal auch so randommäßig abweichend und dann stolper die Wolpe, kommt es dann doch irgendwo, geht es dann wieder zusammen und probieren wir nochmal und so. Also so ein Dahinschreiten. Aber schleicht was vor? Ja, genau. Und dann schleicht was so hinter drei, wie so ein Schatten, der einen Zeitverzug hätte. Ja, genau. Genau, und das so gewollt, ja. Also das Steht auch wirklich sozusagen technisch in Verbindung. Also, absolut. Ja. Ja, natürlich. Also ich habe das jetzt, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie ich das, weil es sind ja wirklich Improvisationen, wie ich es jetzt dann letztendlich dort gemacht habe. Aber ich denke mal, so nach dem Hören her, sind das quasi die Note-Off-Befehle, die dann getriggert werden. Also man gibt Note-On- und Note-Off-Befehle und ich kann sozusagen wenn ich die Gitarre spiele, dann gibt es einen Note-On-Befehl, der liegt dann sozusagen auf der Western-Gitarre. Und wenn ich die Saite loslasse oder den Ton loslasse, dann werden die anderen Instrumente getriggert. So, da kann ich also die steuern, in welchem Abstand die sich zueinander bewegen. Und dann gibt es noch so wahrscheinlich Wahrscheinlichkeiten, die bestimmen, inwieweit diese Abweichungen dann passieren und so, ja. Klingt sehr technisch. Ja, gut. Ist es auch. Ja, ist es natürlich auch. Ja. Aber letztendlich geht es mir natürlich um die Musik. Ja. Klingt nicht schlecht. Etwas. Also, muss ich dann sagen, erstaunlicherweise. Ich finde es auch ganz schön, echt. Ja. Sagen, wir hatten uns ja auch so ein bisschen drüber unterhalten, ne? Also, dass das ja schon musikalische Stile auch Querverbindungen haben zu Kulturepochen, zu Bewusstseinsverfassungen von Menschen. Und ich hatte so den Eindruck, dass ich deswegen diese improvisierende Musik ja geradezu gesellschaftspolitisch von Bedeutung finde, weil sie eben, da ist mal das Erste, dass man eben nicht weiß, was der nächste Moment bringt, also so eine Gegenwärtigkeit. Und diese Atmosphäre der Gegenwärtigkeit, das finde ich, ist auch das, was einen weckt. Also mir geht es so, als ich dann auf deiner Website so herumlief, mir das suchte, also es hat schon so was Weckendes. Ich habe darüber gerätselt, warum ist es so? Ich weiß nicht, ob ich schon die ganze Antwort habe, aber es hat was also mit dieser, damit zu tun, dass man so einen Eindruck hat, es wird mit Grundlegendem experimentiert auch oder es wird auch Grundlegendes erforscht. Ja. Das ist da ist die Musik ein Vehikel, glaube ich, dafür auch. Also sich Fragen stellen zu können und dann mit der Musik zu erforschen. Auf welchem Gebiet auch immer. Also sei es natürlich auf dem technischen, aber auch auf ästhetischem, auf meinetwegen, weiß ich nicht, auf allen möglichen Gebieten, wo man, also vor allen Dingen, weil man sich ja viel auch Gedanken macht über Struktur, also wie Sachen zusammenhängen, miteinander wechselwirken. Das Formale spielt eine große Rolle. Also es sind einfach solche Sachen, die mich sehr beschäftigen, sagen wir mal so. Neben dem Klang auch die strukturellen und formalen Parameter. Jetzt, wenn ich von der anderen Seite her mal so auch einen Blick drauf werfe, als Hörendem, es ist ja keine Melodie, die ich jetzt nachpfeifen kann oder nachsingen oder nachklingt, in gleicher Form, wie man die Musik aus dem Radio so das mit einem macht, sondern es ist eigentlich so irgendwo ein Klang, der manchmal erstmal nichts macht, manchmal ist es so irgendwo etwas so, dass man eine Assoziation bekommt, dass man irgendwie denkt, ach, das klingt ja wie eine Kreissäge, das klingt jetzt wie ein wie ein Luftkissen und dass Verschiedenes dann, dass irgendwie Antworten kommen. Also ich merke irgendwo, dass diese Musik, wenn ich mich darauf einlasse, das ist die Kunst oder die Fähigkeit, die man oder den Moment, den man reinbringen sollte als Hörer, dass dann man irgendwo auch in einen Dialog zur Musik gerät und dass dann irgendwo etwas, einen eigenen Gedanken, eine eigene Dazufügen sich entsteht. Also Resonanzen oder Ideen dann an der Stelle. Ja, also ich kann jetzt natürlich nicht für andere Leute sprechen. Für mich ist es so, dass sie eine bestimmte Atmosphäre auch transportieren und bestimmte Aufgabenstellungen in jedem Stück. Also das kann ich dezidiert vor allen Dingen für diese Soloscheibe sagen. Dass ich mir Aufgaben gestellt habe, ästhetischer oder so, irgendwie einer formaler Natur, und die versucht irgendwie habe oder ad hoc gesetzt habe in der Improvisation, also angefangen habe und merke, ah, diese Frage wird jetzt gestellt, okay, jetzt lasse ich mich auf diese Frage ein. Oder manchmal auch im Vorfeld, das würde mich eigentlich interessieren, also fange ich mal so an. Ja. Könntest du ein Beispiel sagen? Das ist keine konkrete Fragestellung wie, was esse ich heute zum Mittag? So. Ja, aber so ungefähr eigentlich für mich. Also für mich ist es schon so. Ja. Eigentlich schon, ja. Und dann entsteht da sowas, ja. Und dann gibt es, dann produziert das auch irgendwie eine Atmosphäre in mir, also eine Resonanz eben in mir, so wie wir das jetzt eben bei dem Stück eben gehört haben, was so ein Gefühl von, ja, gehen, schauen, wieder weitergehen, ach, doch nochmal irgendwie sich umdrehen, ja, oder. Das erfordert sehr viel Aufmerksamkeit. Ja, Reaktionsvermögen auch auf den Moment heraus dann sich entscheiden. Und dann, es ist ja so, das muss ich auch sagen, das ist jetzt dieses ganze System, was ich mir da gebaut habe, das ist überhaupt nicht komplett kontrollierbar von mir. Mhm. Bewusst auch. Also es ist so, dass es also einen gewissen Grad an Komplexität hat, der aber doch in einem Rahmen ist, wo ich das halbwegs kontrolliere. Natürlich will ich das nicht, dass es totales Chaos produziert und ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ja, das ist klar. Aber, entgleist nicht. Nee, aber entgleist es nicht. Aber es ist nicht ganz vorheraus. Genau, es ist ein bisschen wie so eine Blackbox oder so, wo ich was reingebe und dann gibt mir die Maschine mir was zurück, weil eben die Sachen miteinander so verschaltet sind, dass ich das nicht komplett kontrollieren kann. Also es gibt ein Überraschungselement es gibt eine für dich. Genau, und das hält mich am Laufen, weißt du? Das ist dieses Lebendige. Das Spannende finde ich, zum Beispiel, ich erinnere mich so ein bisschen, also wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, ne, dann ist es ja auch so, meinetwegen 6 Leute und also eine ähnliche Interaktionssituation. Genau. Also manchmal haben mich deine Stücke erinnert und darin finde ich das dann spannend, also an so eine offene Interaktion. Ne? So ist es ja. Also wo man praktisch, also für mich setzt sich das dann innerlich auch schnell in Farben um, ja, eigentlich unweigerlich. Und dann verfolge ich so diese Entwicklung und bin dann gespannt, wie sich was auflöst oder weitergeht. Ne? Ja. Aber merke also von der Struktur her, also es gibt eben keinen Dirigenten, es gibt kein Stück, was definiert wäre, wo man jetzt nur, sagen wir, in der Art, wie man es bringt, variieren kann. Also man kann es verschieden interpretieren. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Ja, obwohl ich jetzt genau an diesem Punkt sogar bin. Also das neue Stück, was ich gerade vorbereite, das bewegt sich genau auf dem Gebiet. Das hat mich gereizt, sowas zu machen, wo ich nicht auf die Bühne gehe und alles ist komplett offen, sondern mir einen Rahmen zu schaffen, der bestimmte Sachen vorgibt und wo ich dann entlang improvisiere. Also ich sage jetzt mal ein Stichwort, ich bin gerade dabei, eine Kammermusik für Klavier irgendwie zu erstellen, das für die Improvisation ausgelegt ist. Also ich werde dieses Kammermusikstück für Klavier spielen können auf der Gitarre. Aber es wird, wenn ich das am nächsten Abend spiele, ungefähr gleich klingen. Also ungefähr, sage ich jetzt mal. Es kommt natürlich auch darauf an, was ich spiele und so weiter. Aber der Rahmen ist relativ fest. Es gibt 3 Sätze, es gibt einen bestimmten Ablauf von Parametereinstellungen und so weiter, also die bestimmte Sachen erzeugen und so. Und dann werde ich daran entlang improvisieren. Das Spannende war für mich dabei auch zu sehen, wie stabil ist dieses ganze Ding? Ja, kann man das oder was muss ich machen, damit die Musik erklingt? Und zwar ist die jeden Abend dann ungefähr gleich oder nicht? Und diese Fragestellung halt. Ja, vielleicht hör mal rein in den nächsten Titel. Der ist von Gunnar Geisse, von Udo Schindler und der andere heißt Andreas Kaun vielleicht? Ach, nee, Anton Kaun. Anton Kaun, okay. Der Titel ist Super-GAU. Ja, die Stücke sind natürlich einfach aus großen Stücken herausgeschnitten, so auch so ein bisschen intuitiv oder so ein bisschen willkürlich, je nachdem, wie man sagen will, ein Stück Passage rausgenommen, weil zum Beispiel dieses Stück war eine komplette CD mit fast einer Stunde. Ja. Und da können wir natürlich nur einfach mal so ein Mittelstück rausnehmen, das dann so den Teilcharakter des ja, ganzen Werkes ja. dann natürlich darstellt. Wobei ich vielleicht auch empfehlen will, sich ruhig mal darauf einzulassen. Also man kann ja übers Internet da schon an was rankommen. Also an diese Aufnahmen, die gibt es tatsächlich, die sind noch nicht veröffentlicht. Also die Stücke, die wir bis jetzt gehört haben, sind alles Veröffentlichungen von letzten Jahr. Da gab es einen großen Lauf. Letztes Jahr wurden da 6, 7 CDs veröffentlicht und da war ich glücklich drüber. Und das letzte aber, das wurde tatsächlich, ist nur als Pressung bis jetzt. Wir haben noch keine Firma gefunden, die das macht. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Auf der Homepage habe ich es gesehen gehabt, da steht sie drauf. Das heißt, man könnte sie. Ja, man könnte sie schon erwerben oder ja, also ich habe sie zu Hause. aber nichtsdestotrotz liegt sie mir total am Herzen, weil sie was ganz anderes darstellt. Es ist eben auch ein Trio, es ist auch diesmal wieder mit Udo Schindler, aber mit einem dritten Mann, der mir wirklich viel bedeutet hier in München, der Anton Kaun, ein sogenannter Noise-Musiker, also Geräusche-Musiker, weißt von Englisch Geräusch, Noise. Mhm. Und genau, einer der wenigen, die einfach das machen, was sie machen wollen und egal, ob sie es verkaufen können oder nicht. Und er macht es wirklich in so einer super klasse Weise, finde ich. Und es hat mich sehr stark inspiriert. Außerdem wollte ich sowieso immer, der Vorschlag kam von mir, Anton dazuzunehmen zu diesem. Ich habe mal mit Udo drüber gesprochen, ob wir nicht mal in der Richtung was machen wollen. Und da war Anton Kaun einfach ein Schlag. Das war da an erster Stelle. Und es hat mich inspiriert, weil Neues Musik was ganz anderes mit mir macht, auf jeden Fall. Nämlich weg von dem sehr analytischen Denken, sage ich jetzt mal, und reflektierenden, hin zu etwas, wo Form und Struktur jedenfalls, vor allen Dingen beim Spiel, überhaupt keine Rolle spielen. Für mich, sage ich jetzt mal. Es ist, sondern eigentlich nur noch dieser rauschhafte Strom von das jetzt so oder einfach produziert wird in dem Augenblick, ja. Und das ist was ganz Kraftvolles, was mich seit meiner Arbeit. Das ist Schöpfung. Wirklich der schöpferische Augenblick. Na, weil es alles so verwischt ist. Also ich habe an meinem Set, das war so was Interessantes, weil ich habe mir gedacht, okay, wir haben, also das sind das ist eine Doppel-CD und das sind die ersten zwei Konzerte, die wir gespielt haben, die wurden da aufgenommen. Das eine hat glaube ich, zwei Stücke oder so. Oder vier, okay. Eins bis vier. Genau, eins bis vier, das war das erste Konzert und das zweite war dieses Super, also GAU ist das erste, Super-GAU das zweite und da war eben nur ein Stück, sind jeweils eben Konzertmitschnitte. Und ich dachte mir so, okay, also vor dem ersten, wie kann ich das machen? Wie kann ich das produzieren? Und ich habe gedacht, ich bleibe einfach bei dem Setup, was ich habe. Nur ich jag das einfach durch einen Verzerrer durch und über den Verzerrungsgrad regle ich das, wie konkret die Musik werden soll. Und es hat sich als super erwiesen, dass ich das so gemacht habe. Und weil ich einfach mit dem natürlich mich schon auskannte und einfach gespielt habe, was ich wollte, aber es wurde einfach verrauscht, sage ich jetzt mal, Ja, an manchen Stellen sind starke Rauschpassagen drüber, die ich jetzt bewusst nicht ausgewählt habe, weil dann hätte vielleicht mancher gemeint, oh, mein Rad ist kaputt. Ja. Jetzt mag ich aber gern noch einen Purzelbaum machen, inhaltlich. Ja, weil wir nähern uns ja schon dem Ende unserer Sendung vielleicht. Also, weil wir, ich dachte, also man kann natürlich jetzt mal wieder fragen, es gibt ja so manchmal wütende Hörer, die sagen, was hat denn das jetzt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun? Und da müssen wir jetzt also doch mal schnell noch ein paar Parallelen aufzeigen. Okay. Also das eine ist, was ich schon bemerkenswert finde, auch im Gespräch kam es ja raus. Also du machst, was du willst, habe ich so den Eindruck. Wenn du jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen würdest, würdest du, glaube ich, nicht deinen Rechner in die Ecke stellen und sagen, okay, bedingungsloses Grundeinkommen, Hängematte, großer C. Hängematte auf jeden Fall. Das mache Hängematte auf jeden Fall, okay. Aber ich würde natürlich genau das Gleiche machen, wie ich jetzt tue. Aber mit einem entspannteren Gefühl dabei, ja, ist ja klar. Weil ja immer alle Leute sagen, also ja, Grundeinkommen, dann macht ja keiner mehr was. Ne? Nein. Und da ist jetzt deine Arbeit für uns, also für mich ein sehr eindrucksvolles Beispiel für jemand, der von innen her sich Ziele setzt, ja. Also der Anliegen hat, ja. Und die in die Welt bringt und wo man also mit Sicherheit sagen kann, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde dir das Leben leichter machen, das vermute ich schon. Auf jeden Fall, ja. Du bist ja auch dafür, hast du... Ja, bin ich, auch so bin ich, klar, auf jeden Fall. Also. Aber du würdest nicht aufhören zu arbeiten, du würdest vielleicht besser arbeiten können. Nee, glaube ich nicht. Weiß nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich würde entspannter vielleicht manchmal Entscheidungen treffen können. Ja. Aber die Arbeit bleibt natürlich die gleiche und so. Aber ich würde weniger Stress geben. Klar, und diese Nebenjobs, die ich natürlich ganz gerne mache auch, muss ich auch sagen. Also ich habe das ja ab und zu mal jetzt erwähnt, Hausmeister und Museumsaufsicht und so. Die mache ich auch aus dem finanziellen Aspekt heraus, aber da kommt natürlich nicht wirklich viel bei rum. Aber sie sind sie sind regelmäßig, das ist ganz schön daran. Sie nehmen viel Zeit weg, das ist schlecht. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber es liegt, ich glaube, dir liegt auch ein bisschen. Du machst, das wollte ich sagen, genau. Dass sie mir auch was anderes geben, also so eine, einfach eine Bodenständigkeit auch. Das ist das eine, also wo ich weiß, okay, das ist ein anderer Aspekt im Leben, der wichtig ist, ja. Mhm. Und ein sozialer. Weil das haben wir jetzt vielleicht auch ein bisschen noch das fiel noch ein bisschen unter den Teppich jetzt hier. Weil das ist irgendwie vielleicht einer der wichtigsten Punkte überhaupt, auch beim Musikmachen. Dass man, also mit, wenn ich es nicht gerade solo mache, dass man eben mit Menschen zusammenkommt und in dem Fall, wenn ich diese anderen Jobs mache, eben mit Nicht-Musikern meistens zusammenkomme. Das liebe ich einfach, das Menschliche am Menschen. Und jetzt natürlich im Museum ist es so, dass man sich schon mit Leuten umgibt, die natürlich mit sich Kunstinteressierte und so und da schöne Begegnungen hat auch. Ja. Was ich denke, ist, das ist auch eine Wesensart, die mit dir stark verbunden ist. Das Improvisieren hat ja auch eine bestimmte Struktur. Das ist ja, auch wenn du mit dir selbst interpretierst, dann gehst du in einen Dialog mit dir selbst gewissermaßen, wenn du mit anderen spielst. Und das ist ja eigentlich viel, was du machst, vor allem mit anderen zusammen improvisieren, zumindest mal, wenn man deine Platten anschaut. Und was ich darin sehe, ist, dass man eigentlich in eine Kommunikation hineingeht, in der man nur einen kleinen Teil mitbringt von dem, was man sagen will. Ja. Und eigentlich das, was man dann während des Zusammenseins sagt, einander sagt, aus dem entsteht, was in den Raum gekommen ist. Ja. Und ich nenne das, oder das ist nicht von mir, das wird dann oder kann man generativen Dialog nennen. Das heißt, dass letztendlich das, wenn ich jetzt mal auf die andere Sachen beziehe, dass du mir irgendwas von einem Erlebnis, von einem Gedanken, von einer Vorstellung, von einem Wert oder sonst was erzählst und ich antworte nicht mit dem, was ich dazu meine, sondern ich antworte darauf in dem, was ich gehört habe und was ich von dir gehört habe, auch mit mir macht. Und so geht es dann im Wechselspiel weiter. Und von der Seite her, das sehe ich eben auch eine Parallele zum Grundeinkommen. Weil wir brauchen eigentlich irgendwo generative Dialoge zur Gestaltung von Zukunft. Und auch um letztendlich in Grundeinkommen zu leben. Und Grundeinkommen ist auch eine andere Fähigkeit, mit dem anderen umgehen zu können. Und da sehe ich auch eine große Parallele, neben dem, dass man hier aufzeigen kann, ja, Künstler wird auch weiterhin Künstler sein mit Grundeinkommen, ja. Mhm. Sondern es gibt auch nochmal strukturelle Fähigkeiten, die ich gut finde, zu erkennen oder auch hier zu erwähnen, dass die für eine Gesellschaft mit Grundeinkommen von Bedeutung sind. Ja. Schön. Nein, das war kein Abschluss. Nein. Ich denke, das bedingungslose Grundeinkommen hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass künftig alle Menschen mehr ihre Arbeit als Künstler tun können, sozusagen. Also, ja, dass das künstlerische Teil des Lebens von viel mehr Menschen werden kann. Dass sie ihren Impulsen folgen können, ja. Das ist ja sehr wichtig. Und ich denke, wir machen schon wieder Musik jetzt. Nee, ich denke, wir können noch ein bisschen, gib noch ein bisschen was, weil es wäre ja zum Ende jetzt hier. Also lass uns den Bogen enden, weil danach kommen wir nur noch zu den Ankündigungen, Terminen und ein bisschen Luft ist drin. Ich glaube, es hat auch was mit Bewertung zu tun, den wir immer so schnell, weil wir so schnell bewerten, ja, also Situationen, weil sie uns vermeintlich selbst entweder angreifen oder aus Verhältnisse, ja. Aber ich glaube, je mehr Sicherheit wir in uns selber haben, desto weniger brauchen wir brauchen wir irgendwas zu verteidigen, irgendwelche Bewertungen oder über Situationen und so. Und ich glaube, dass da Improvisation auch ansetzt. Also das mit so einem bewertungsfreien irgendwie. Mhm. Oder zumindest, wenn ich die Bewertung bemerke bei mir, dass ich das einfach so akzeptiere, wie sie ist oder als Bewertung eben auch erkenne. Ja, also so ein bisschen wie eine Meditation vielleicht oder so. Ja, das glaube ich sofort. Das so eine also, aha, okay, das ist jetzt so und so. Ah, was, so halt, also einfach das so kommen lasse, ja, und dann sehe, was das mit mir macht, ohne mich verteidigen zu müssen. Also es birgt natürlich, also klar, es ist natürlich, man hat ein bisschen Angst dann, und es geht mir ja auch so manchmal, ja. Also wenn je weniger Sicherheit da ist, der eine Mensch braucht auch mehr Sicherheit wie der andere. Mhm. Aber je sicherer man sich fühlt in sich, desto offener kann man letztendlich auf die Sachen reagieren, die einen irgendwie einfach vorbeigehen von links nach rechts oder und so, ja. Und da kann ich mich eben auch in der Improvisation, da kann ich sagen, ah, schau mal den an, der macht jetzt das und das und das und das, bewirkt das bei mir. Also kann ich so und so, also verstehen Sie, das ist so eine... Ja, und vor allem, das ist eigentlich die Herausforderung, der wir alle gegenüber zukünftig stehen werden, weil die Lebensverhältnisse einfach bröckeliger werden. Ja. Wir müssen immer mehr improvisieren. Alle in der Welt. Das hat was Zukunftshaftes oder Zukunftsweisendes. Auch künstlerisch auch. Neue Wege schaffen und das Leben neu das gestalten. Leben macht es ein bisschen, ist ein bisschen stressfreier dadurch auch, ja, weil ich mir das nicht vorher überlegen muss, wie was zu gehen hat. Und wenn es dann nicht geht, dann kriege ich halt eine Depression oder so. Sondern es ist eher so, oh, okay, das war so schade. Auch schade, ja, meinetwegen. Hm. Ich hätte es gerne anders. Aber dann ist das eben auch Teil des, was da mir entgegenkommt, ja. Mhm, Vielleicht ist es jetzt Zeit für Musik. Wir machen eine Aromakur, so ist der nächste Titel, von Udo Schindler, Ove Wollquarz und Gunnar Geisse. Und jetzt sind wir schon fast wieder am Ende unserer Sendung und wir kommen zu Aktuelles und Termine. Das 97. BGE-Café findet statt am Samstag, den 4. August 2018 von 13 bis 15 Uhr im Café Amadeus in der Bayerstraße 93. Das ist ein neuer Ort. Mhm. Okay, also man muss sich nicht anmelden, man kann einfach kommen. Der Stammtisch der Initiative Grundeinkommen München findet am Mittwoch, den 8. August 2018 zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr in 5 vor 12 Dein Feldcafé in der Georgenschweigstraße 26 statt. Auch da kann man einfach hingehen. Soll ich noch den Text vorlesen? Nein, Nein. Darfst du nicht. Na gut. Oder doch, mal kurz. In der Notwendigkeit der Veränderung unserer Gesellschaft und der Welt sehen wir die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens als eine Möglichkeit von großer und weitreichender Kraft, ohne sie als Allheilmittel zu verklären. Ja, genau. Gut, und zuletzt haben wir dann noch die Gruppe BGE4U, die sich am Donnerstag, den 16. August von 19:30 bis 21:30 hier schräg gegenüber im Eine Welthaus Schwanthaler Straße Nummer 80 Rückgebäude trifft, und der Raum wird im Aushangkasten angegeben. Das ist auch ein offenes Treffen. So, dann lassen wir die Musik erklingen. Okay, dann kannst du anfangen. Erstmal die Musik vielleicht im Hintergrund. Ja, die Hintergrundmusik ist Broken Kites. Die Gruppe ist Broken Kites und der Titel ist Wood Between the Worlds. Ja, Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Die Redaktion im Studio hatten Jochen Balzer, Jürgen Greiner und Margit Volk. Und in der Technik begleitete uns Felix Jakowitz. Und vielen Dank an unseren Gast Gunnar Geise. Herzlichen ja, danke. Auch. Ja, schön war's. Schön war's. Haben Sie Kommentare und Anregungen? Dann können Sie uns gerne schreiben unter radio@bgemuenchen.de, also alles zusammengeschrieben. München mit UE. So, und wenn Sie die Sendung nochmal hören wollen oder etwas verpasst haben, weiterempfehlen wollen, nun, die etwas heftige Version ist die, dass Sie die Sendung morgen um 4 Uhr oder 13 Uhr anhören. Dazu ist auch DAB Plus Voraussetzung. Die Alternative dazu ist, dass in Kürze auf unserer Homepage, die lautet www.grundeinkommen-münchen.de, dann die Sendung nachhören können. Da können Sie auch andere Sendungen von uns finden. Und der Termin für unsere nächste Sendung ist dann schon der 22. August. Da machen wir eine Sommer-Special-Sendung. Noch heißer als heute? Mhm. Oh. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. So, und jetzt hören Sie hier auf LoRa München ab 20 Uhr eine Sendung des Münchner Bündnisses gegen Krieg und Rassismus. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.